Kapitel 6. Sind die lecker? Frau Müller kommt in die Klasse. In 3 Wochen ist Elternabend. In diesem Jahr verkauft unsere Klasse Essen und Trinken. Das Geld ist für unseren Ausflug im Sommer. Die Schüler sammeln Ideen und dann machen sie einen Plan. Wer kauft Getränke? Wer bringt Essen? Wer macht Kaffee? Und. Getränke einkaufen? Paul, Anton, Elena. Kaffeemaschine mitbringen? Kaffee machen? Nadja, Anna. Essen besorgen? Kuchen? Brötchen? Pizzaschnitten? Pia? Pelmeni und Pampuschki? Kolja. Aufräumen? Alle. Koljas Mutter kommt aus der Ukraine. Deshalb macht sie für den Elternabend Essen aus ihrem Land. Pelmeni und Pampuschki. Die Eltern kaufen Essen und Getränke. Die Schüler haben viel Spaß. Nadja verkauft neben Kolja Kaffee. Sie probiert die Pampuschki und findet sie besonders gut. Robby ist heute nicht da. Schade, er isst so gerne. Robby? Ach, du kennst Robby nicht? Mein Freund. Und er macht Musik. Ach so. Ja, er spielt Gitarre und schreibt eigene Songs. Seine Musik ist ganz... Einen Moment, Nadja. Ja, bitte? Schon wieder kauft jemand bei Kolja. Dann gibt Kolja Nadja je 2 Stück von den Pelmeni und Pampuschki. Nimm das mit für deinen Robby. Nach 1 Stunde kann Kolja nichts mehr verkaufen. Alles ist weg. Kolja geht durch den Flur. Ein paar Tische weiter steht Pia und verkauft Pizza. Pia hat ihren Hund dabei, Plato. Kolja hilft Pia ein bisschen und sie sprechen ganz viel. Sie haben Spaß. Doch was ist das? Nein, Plato, weg da! Pia! Der Schrei kommt von Nadja. Zu spät. Plato frisst die Pelmeni und Pampuschki. Kolja und Pia müssen lachen.